34. Erkenntniskritischer Exkurs. Wie schon so oft, muss der Verfasser hier auf andere seiner Schriften zurückverweisen, ein, wie er sich leider wohl bewusst ist, zumeist recht vergebliches Verfahren, da es dem heutigen, wenig gründlichen Leser so schwer klarzumachen ist, dass ein Buch, das auf selbstständiger Denkweise beruht, erst vollauf verstanden wird, wenn dessen Voraussetzungen allseitig feststehen, also auch im Hirne des Aufnehmenden jenes Fundament vorhanden ist, das dem Verfasser zur Errichtung seines Denkgebäudes gedient hat. Fehlt dies Fundament bei dem Leser, dann wird er niemals die unerschütterliche Festigkeit eines Denkgebäudes begreifen können und jegliche Erschütterung feindlicher Ansichten und anders fundamentierter Gegnerschaft wird in seinem Inneren alsbald solch im Inneren schwankendes Gebäude ins Wanken bringen. So muss denn der Verfasser hier abermals mit allem Nachdruck sowohl auf seine Schriften drei Vorträge mit Zwischenstücken als namentlich Wort und Leben hinweisen, in welch letzterer Schrift die Stellung des Wortes im menschlichen Denkgebäude auf das Eindringlichste zu ergründen versucht wird. Da nun aber bei aller Suggestion und Hypnose es namentlich darauf ankommt, welche Stellung das Wort im menschlichen Denkgebäude des zu Beeinflussenden einnimmt, so ist jene Veränderung, die dank der Druckerschwärze, dem Großstadtleben, dem Schulunterrichte und der Entartung im menschlichen Hirne sich vollzogen hat, die wohl zu begreifende Voraussetzung für die jüdische Behandlung in jeglichem Sinne des Wortes. Denken wir uns nun die Pyramide, unser altvertrautes Gleichnis für den fassenden Geist in der Weise, wie es in Wort und Leben geschieht, derart vielgeteilt, dass die unterste Schichte die Nahrung aufnehmende und spendende primäre Wurzelschichte des Geistes bilde, indes die zweite Schichte das Erinnerungs- und Gedächtnismaterial aufgrund solchen primären Eindringens und aktiven Aufgenommenseins enthalte, während die dritte Schichte den gesprochenen und die vierte den geschriebenen Wortschatz darstelle, jenen Wortschatz, der nichts als falsche Münze, unechter Schmuck und imitierte Kostbarkeit ist, sofern er nicht aus dem einzig echten Material gewonnen, das heißt eben aus eigener primärer Fixation erworben und nur im Vergleich und Hinblick auf eine solche wirklich und wahrhaftig aufgenommen wird. Nun aber gilt es zu verstehen, wieso jener oft erwähnte, die sogenannte Sinnlichkeit vom sogenannten Denken trennende Schnitt zwischen primärer Kraft und sekundärem Besitz, der deutschen Art so verhängnisvoll geworden ist, dazu führen konnte, dass aufgrund von Erziehung und Entartung ein neues geistiges Gebilde zu entstehen vermochte, das Gebilde des sekundären Menschen, welchem arischen Gebilde das Judentum ja seinen Siegeszug über die Welt verdankt. Da aber muss man sich recht lebhaft vorstellen, einerseits, dass die Geistigkeit der Jugendbildner, der produktiven Köpfe, der führenden Männer es ist, die langsam aber sicher die Struktur und Geistesart eines ganzen Volkes bilden und geradezu verwandeln kann, dass aber andererseits diese geistige Führerschaft zumeist in den Großstädten heranwächst, in modernen Unterrichte gebildet wird und aus den tausenderlei nicht mehr unmittelbar erlebten, sondern mehr Wort als bildhaften Einwirkungen sich entwickelt. Das Buch als einzige geistige Nahrung des heranwachsenden Menschen schafft eine vollständige Veränderung in seinem Denken, die merkwürdigerweise nie noch philosophisch ergründet wurde. Hat doch nie noch ein Philosoph es der Mühe wert gefunden, die Minderwertigkeit einer Welt zu betonen, die statt durch das Erlebnis durch die Druckerschwärze ins menschliche Hirn hineinspaziert? Denn während beim lebendigen Menschen der geistige Strom unverstört vom Fundamente der Pyramide zu ihrer Spitze emporflutet, dieweil ja die den Spitz- und Kernpunkt repräsentierende fassende Kraft immer wieder aktiv vorerst nach jenem fundamental Lebendigen greift und auf diese Weise das Innerste bei solch geistiger Stromrichtung gleichsam gespeist und geradezu gebildet wird, so reißt und dehnt die Fixation von Schriftzeichen als erste und eigentliche geistige Nahrung die vierte Schichte der Geistigkeit derart auf und aus, dass nunmehr der Weg nicht mehr wie früher vom erfassten Eins zum Erinnerungsbild und schließlich zum Worte der allein gewohnte und geläufige ist, sondern gleichsam ein entgegengesetztes Strömen des Geistes einsetzt und zum Üblichen wird und schließlich vom Wort zum Erinnerungsbild, das allerdings mit Ausschaltung primärer Fixation kaum vorhanden ist, der Weg ebenso häufig und normal geworden ist wie der ursprüngliche vom Bild zum Worte. Nun denke man sich aber dies geistige Gebilde, das durch die verhängnisvoll veränderten Einflüsse aus der ursprünglichen Pyramide A in eine prismatische Form B verwandelt wurde, welche nur mehr auf der Erdoberfläche aufruht, ohne fundamentierend in sie hineinzureichen, langsam und allmählich derart verändert, dass etwa in einer zweiten und dritten Generation die dritte und vierte Schichte der Geistigkeit abermals derart die Haupternährung zugeführt erhält, dass geradezu eine an der Erdoberfläche abgehackte, auf dem Kopfe stehende verkehrte Pyramide C entstünde. Während nun aber jenes Prisma die Gestalt des sekundären Menschen versinnbildlichte, welcher zwar verschiebbar war, immerhin aber noch auf der Erde fest und stabil zu stehen befähigt sein konnte, ist dies neue abgestumpfte Pyramidengebilde das Symbol für jenen verhängnisvoll inversen Menschen, der nur recht labil im Gleichgewichte und unbesessener Erde stehen und von jeder anrollenden Gewalt unschwer, ja spielend zu Fall gebracht werden kann. Wer die überrollende Tendenz des beweglichen Geistes im Verlaufe dieses Buches nach so vielen Richtungen hin hat erkennen lernen, der wird unschwer begreifen, welche Strukturen es sind, die der Jude dem Arier einzig und alleine vergönnt. Sicherlich nur diejenigen, welche den arischen Menschen zu jener strukturlosen Unterschichte aneinander und zusammenschiebbarer Gebilde verwandeln, über welcher sich eben seine rastlose, bewegliche Tätigkeit am besten und ungestörtesten entfalten kann. So aber entsteht unter seinem Einfluss jenes gestaltlose Konglomerat unbedenklich aneinandergerückter, beweglich gemachter, zu Fall gebrachter und gestaltlos gewordener Gestalten, die ja Bedingung und Voraussetzung zur Weltherrschaft des beweglichen Geistes sind. Da aber ist es Hauptaufgabe der jüdisch orientierten medizinischen Wissenschaft, den ihr durch Entartung und zionistische Erziehung wohlpräparierten Menschen nach ihrer Weise zu vergewaltigen. Dieser sekundäre bzw. inverse Mensch aber ist es, und das aus unseren Figuren zu begreifen, ist wichtigste Aufgabe dieser Darlegung, der einzig und allein für Suggestion und Hypnose geradezu wehrlos prädisponiert ist. Der bewusst primäre Geist des Menschen ist es, der für Hypnose und Suggestion unzugänglich ist, wogegen der nur und naiv primäre, also der Bauer und Handwerker, der im sekundären Geistesbereiche keinerlei Aktivität und fassende Kraft sein eigen nennt, ebenfalls für Hypnose und Suggestion zugänglich ist, zumal ihm ja nicht bewusst ist, dass er in seiner primären Fixation eine allerpsychischen Vergewaltigung haltgebietende Kraft besäße, falls er sie in den Dienst solchen Widerstands stellte. Hierüber ahnungslos wird auch er, der ja das Wort nur als lebenserzeugendes und also gewichtiges und gläubig aufgenommenes Geistesphänomen besitzt und wertet, erst recht der Hypnose und Suggestion auf Gnade und Ungnade verfallen. So ist es zum Beispiel bekannt, dass der Arzt auf dem Lande geradezu Hypnose und Suggestion als Lokalanästhesieersatz mit gutem Erfolge anwendet. Die ungeheure Macht der Kirche bei der gleichen Bevölkerungsschichte ist auf völlig analoge Weise zu erklären.